Vierter Brief. Wie unsere Welt entzaubert wurde. Liebe Vanessa, heute möchte ich darüber schreiben, wie es dazu kam, dass wir die verzauberte Welt vergessen haben. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn wir dabei auch ein bisschen in die Geschichte gehen. Eigentlich ist gerade das Historische ein großer und wichtiger Teil der Sache, aber ich kann hier natürlich nur ein paar Hauptpunkte hervorheben. Es hängt aber viel davon ab, dass man diesen Teil versteht, und ich hoffe, ich strapaziere dich nicht zu sehr. Es kann sehr aufschlussreich sein, sich zu fragen, warum man etwas glaubt. Hast du mal erlebt, dass du jemanden überhaupt nicht mochtest? Du magst sie nicht, und dabei bleibst du. Du machst immer wieder abfällige Bemerkungen über sie bei deinen Freunden, bis dir eines Tages jemand erzählt, wie nett sie eigentlich ist. Jetzt überlegst du, was habe ich eigentlich gegen sie? Doch es fällt dir nicht mehr ein. Du durchstöberst die Vergangenheit und versuchst dich zu erinnern, bis dir endlich etwas einfällt. Staunend nimmst du wahr, was für eine belanglose und alberne Sache das eigentlich war und dass du eigentlich gar nichts gegen sie hast. Jetzt bist du erleichtert, dass du dieses Gefühl nicht mehr mit dir herumtragen musst. So. Und mit den Überzeugungen der Wissenschaft ist es ganz ähnlich. Wenn dir klar wird, warum du etwas glaubst, wirst du vielleicht zu dem Schluss kommen, dass du es nicht länger glauben musst, ganz so, wie du diesen Menschen nicht mehr ablehnen musst. Im 16. Jahrhundert verdichteten sich die Ereignisse zu dem, was wir jetzt naturwissenschaftliche Revolution nennen und was zum modernen, aufgeklärten Weltbild geführt hat. Eine der aus dieser Revolution hervorgegangenen Ideen wirkt sich auf unser heutiges Leben besonders negativ aus, nämlich der Gedanke, dass es im Universum keinen Geist gibt, abgesehen vom individuellen kleinen Geist in unserem Kopf. An dieser Idee halten Wissenschaftler besonders entschieden und mit geradezu religiösem Eifer fest. Sehen wir uns also an, wie es dazu kam, wie die Welt Schritt für Schritt ihres Geistes und ihres Lebens beraubt wurde. Dann gewinnen wir vielleicht die Freiheit zu sehen, dass das Universum genauso gut von Geist in der Form von Bewusstheit, Fühlen und natürlich auch Denken erfüllt sein könnte und dass dies durchaus keine primitive Fantasie ist. Im vorigen Brief habe ich über das mittelalterliche Europa und die Ähnlichkeit seines Weltbilds mit dem anderer Kulturen geschrieben. Ich habe dir von der alchemistischen Vorstellung des teilnehmenden Bewusstseins und der Sympathieresonanz erzählt, wie oben, so auch unten. Während des gesamten Mittelalters lebten die Menschen in einem Kosmos, dessen unbewegte Mitte die Erde bildete. Um das Jahr 1250 war Thomas von Aquin eine brillante Synthese der Kirchendogmen und der erst kurz zuvor wiederentdeckten altgriechischen Theorien über die Natur und die Bewegungen der Sterne und Planeten gelungen. Es hatte viel Streit gegeben um die Frage, ob diese antiken Theorien dem Kirchendogma widersprachen. Thomas konnte den Streit mit seiner Darstellung schlichten, und so blieb sie jahrhundertelang gültig. Stell dir diese geozentrische Welt einmal so lebhaft wie möglich vor, Vanessa. Wie und wodurch konnten die Himmelskörper sich um eine feststehende Erde bewegen und die Planeten jede Nacht an einer anderen Stelle am Himmel erscheinen? Nach der Darstellung Thomas von Aquins bewegten sich die fünf sichtbaren Planeten, die Sonne, der Mond und die Sterne, alle vollkommen und makellos in acht unsichtbaren Sphären um die Erde. Darüber gab es noch eine neunte Sphäre, die den übrigen ihre tägliche Bewegung um die Erde vorgab. Dieses Sphärensystem konnte die Bewegungen der Planeten am Nachthimmel erklären. Schließlich gab es noch eine zehnte Sphäre, nämlich die des Schöpfergottes. Dieses Sphärenmodell vereinigte auf befriedigende Weise die spirituellen Sehnsüchte des Menschen mit der Natur des stofflichen Universums. Die Reise der Seele von der Erde aus konnte man sich als eine von Engeln geführte Reise der Seele durch die Himmelssphären bis hinauf zur zehnten Sphäre denken, wo der Schöpfer sie erwartete. Und zugleich war auch erklärt, wie die Gestirne sich um die Erde bewegten. Für die Bewegung der Sphären waren machtvolle Engel zuständig. Betrachten wir einmal, wie die Welt des Mittelalters zerfiel und die Welt entstand, an die wir glauben und die wir deshalb erfahren. Ich richte mein Augenmerk vor allem auf die Rolle der Wissenschaft. Aber du darfst nicht vergessen, dass die Entstehung der modernen Welt eine sehr komplexe Geschichte ist, an der viele Faktoren beteiligt waren.